Kapitel 9. Dienstag. Von Montag bis Freitag klingelt der Wecker von Gassan um 7:30. Dann geht Gassan Brötchen holen und kauft eine Zeitung. Er trinkt Kaffee, liest ein bisschen in der Zeitung und um 9 Uhr sitzt er am Computer und arbeitet. Heute hat der Wecker nicht geklingelt. Oder er hat ihn nicht gehört. Und Gassan hat verschlafen. Er wacht erst um 9 auf. Was? Schon 9? Er springt aus dem Bett, läuft ins Bad und zieht sich an. Dann rennt er zur Bushaltestelle. Der Bus fährt gerade weg. Mist! Er liest den Busfahrplan. Der nächste Bus kommt erst in einer 30 Minuten, viel zu spät. Er sieht auf seine Uhr. 9:15, ich komme viel zu spät. Er denkt kurz nach, dann läuft er nach Hause und holt sein Fahrrad. Er muss so schnell wie möglich in die Sonnenstraße.